im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht heute auch. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Tonja und Tonja ist 22. Guten Morgen, Hallo, Tonja. Hallo, Domian. Hallo, Tonja. Hallo, schön, dass Sie uns hören. Ja, schön, dass du Gast bei mir bist. Ja, ich freue mich riesig, super. Toll, um was geht's? Ja, es geht darum, ich studiere Theologie und stehe auf SM. So kurz unverblümt gesagt. Du studierst Theologie, katholische Theologie oder evangelisch? Das ist katholische Theologie, richtig. Du studierst, siehst du, ich komme ins Stottern. Das ist auf Lehramt, gut, das wollte ich noch dazu sagen, ansonsten wird es da Probleme geben. Ja, ja, natürlich, ja, ja, das klar. Ich werde also Religionslehrerin und SM ist so meine Leidenschaft, die ich privat ausübe. Hast du keine Konflikte mit deinem Gewissen? Ich eigentlich nicht, aber die Konflikte haben meine Mitmenschen, also meine Kommilitonen, zumindest die, die es wissen, die sagen schon, oder auch meine Schwester, wie kannst du das vereinbaren? Wie kannst du das vereinbaren? Das ist, für mich ist das private Leben und das, was ich mir innerlich wünsche, also meine Leidenschaft zu etwas, ist was ganz was anderes, als ich jetzt die Liebe zu Gott habe. Das sind für mich zwei Paar Stiefel. Und kann man das so trennen? Darf man das trennen? Frage ich dich als Theologin. Das ist wiederum die Frage. So, reden wir erstmal über SM. Auf was genau stehst du? Ich bin eher so der dominante Part, also ich übernehme so den dominanten Part. Jetzt nicht richtig hart ist, wo ich jetzt sage, das Blut fließt und sowas, aber es ist schon auspeitschen, fesseln und eben auch dieses Gefühl haben, jemanden zu dominieren. Ja, aber du machst das nicht als Domina. Nein. Du machst es im privaten Kreis. Genau, das ist einfach meine private Leidenschaft. Ich bin seit einigen Monaten in einer Beziehung. Und machst das in der Beziehung auch, praktizierst es da? Ja, und ich muss dazu sagen, in der Beziehung ist es tatsächlich so, dass es manchmal dazu kommt, dass ich auch devot bin und dass ich das auch gerne mal mit mir machen lasse, ausgepeitscht zu werden und so. Aber das geht wirklich nur mit meinem Freund. Ja, aber der Schwerpunkt liegt schon darin, dass du gerne zulangst. Ja, absolut, das kann man so sagen. Seit wann weißt du das? Wann hast du es gemerkt? In welchem Alter warst du? 16. Warst du in diesem Alter auch schon gläubige, katholische Christin? Das bin ich schon, seitdem ich auf die Welt gekommen bin. Ich bin auch so erzogen worden und ich stehe wirklich dazu. Also ich glaube an Gott. Ja. Ob man immer so an die katholische Kirche glaubt, ist wieder die zweite Frage, aber ich glaube einfach an Gott. Und das ist jetzt erstmal der Fakt. Okay, aber wenn man katholische Theologie studiert, muss man ja vielleicht doch schon eine gewisse Nähe zur Institution Kirche haben. Doch, die muss ich auch haben. Ich meine, sie wird später mal mein Arbeitgeber mit sein. Oh Gott, hoffentlich hören die jetzt nicht zu. Das hoffe ich auch. Wie war es am Anfang? Du hast diese Art der Sexualität in dir gespürt. Bemerkt. Ja. Warst aber da zu der Zeit, wie du sagst, auch schon gläubige katholische Christin. Gab es denn damals am Anfang starke Gewissenskonflikte? Das stimmt tatsächlich. Da habe ich mich ein bisschen komisch gefühlt, weil ich nicht genau gewusst habe, wie ich das einordnen soll. Und auch die Tatsache, dass ich so zulangen will, wie du es auch gerade vorhin schon gesagt hast, dieses Dominanzsein, das kannte ich vorher überhaupt nicht von mir, weil ich war früher ganz schüchtern und bin gemobbt worden und es sind lauter solche Geschichten passiert. Aber ich habe mich zu einer sehr selbstbewussten Frau entwickelt und bin sehr eigenständig und auch offen und ich spreche offen über Dinge. Und jetzt belastet mich das gar nicht mehr, aber am Anfang wusste ich es tatsächlich nicht genauso, wie ich es einordnen soll. Gestatte mir eine intime Frage. Ja. Die bezieht sich nicht auf SM, sondern auf deinen Glauben. Ja. Wenn du zu Gott betest, bittest du um Verzeihung und Vergebung, dass du in Sachen Sexualität einen solchen Weg gehst? Manchmal bitte ich ihm um Verzeihung, dass es die Art und Weise ist, wie ich es ausführe, weil ich eigentlich, also Gewalt ist was, ich bin gegen Gewalt, aber gerade SM ist ja was, in Anführungsstrichen jetzt Gewalt, wo man dem anderen Forscher begegnet, als man das jetzt bei einer sehr leidenschaftlichen und liebevollen Sexualität tun würde. Mhm. Und manchmal sage ich dann schon so, bitte lieber Gott, du siehst mir ja zu, aber ja, verzeih mir das irgendwie, dass ich da so bin, aber ja. Was würde der amtierende Papst zu dir sagen, wenn du ihm das erzählen würdest, beichten würdest? Ich glaube, der ist ganz cool. Ich mag den Papst Franziskus und ich glaube, dass er, wenn wir jetzt unter den vier Augen miteinander sprechen würden, würde mir das wahrscheinlich gestatten, um es jetzt mal so sagen zu dürfen. Ich glaube, der ist viel moderner als der letzte Papst. Nun betreibst du ja Sexualität, der Sexualität wegen der reinen Lustempfindung. Ja. Das ist ja nun auch nicht im katholischen Sinne. Genau, so ist es. Und da sind wir bei dem Punkt, wo auch eben meine Freundinnen oder auch meine Schwester sagen, du studierst es und es ist ja auch mein Hauptfach und ich setze mich ja wirklich explizit damit auseinander und warum kannst du das dann in deinem privaten Leben so? Und ja, das ist halt für mich, ja, es ist meine Leidenschaft und ich kann es auch nicht abstellen. Ja? Mhm. Ich meine, nur wegen meines Glaubenswillens jetzt zu sagen, nein, ich verzichte darauf, dass ich diese Art von Sexualität ausübe, das ist irgendwie, das ja. Das haben Jahrhunderte die Menschen gemacht, die es ehrlich und ernst gemeint haben, ja, die haben, das weißt du, wegen ihres Glaubens auf Dinge verzichtet und haben eben keusch gelebt. Nun ist das ja nur noch eine ganz besondere, krasse Form. Du betreibst ja nicht nur Sexualität der Sexualität wegen, sondern diese Sexualität ist ja nun auch eine ganz ausgefallene Form, die, ich würde mal sagen, in traditionellen katholischen Kreisen fast des Teufels ist, oder? Ja, es ist tatsächlich so. Ich hatte eine Vorlesung, die hieß Sex in der frühen Neuzeit. Und da hat man darüber gesprochen, dass gewisse SM-Praktiken auch schon in dieser Zeit praktiziert wurden und auch von katholischen Mitbürgern. Also es ist jetzt nicht etwas, was es noch nie gab, aber tatsächlich jetzt in unserer Gesellschaft ist es etwas, wenn ich das erzählen würde, wahrscheinlich würde ich meinen Studienplatz verlieren, muss ich wirklich sagen. Also damit sollte man da nicht offen umgehen. In der Tat, du riskierst sehr viel. Du riskierst auch eventuell einen Job als katholische Religionslehrerin. Ja. Warum gehst du denn so offen damit um? Ich meine, du erzählst es ja ganz frei und sehr sympathisch, aber du erzählst es in der Öffentlichkeit. Warum tust du das? Ich finde, dass, also später als Lehrerin möchte ich einfach, dass es, oder für mich ist es wichtig, dass die Schülern auf dem Weg gegeben wird, dass Gott für jeden da ist. Und für mich ist es so, Gott ist für jeden da und Gott kann jeden helfen und er ist auch erstmal meiner Sicht nach von jedem der Freund und das ist jetzt mal ganz egal, wer dieser Mensch ist, was dieser Mensch denkt und was er tut. Und das ist so handle ich das auch mit mir. Das ist eine sehr sympathische menschliche Grundeinstellung, die du hast. Allerdings gerade in Sachen Sexualität eckst du doch immer wieder dann mit deiner Kirche an oder gerätst in Konflikt mit der Kirche. Ja, also wie gesagt, für mich das ist etwas Privates und ich gehe jetzt natürlich nicht in die Uni und gehe zu meinem Professor hin und frage ihn genau diese Dinge, dass er sich jetzt denken könnte, okay, ja, die praktiziert sowas und genau die müssten wir unter Beobachtung halten, sagen wir es mal so streng. Okay, aber es geht ja vielleicht nicht nur darum, dass du das praktizierst, sondern deine grundsätzliche Haltung. Gehen wir mal noch in einen anderen Themenbereich. Mhm. Was sagst du oder was denkst du über Homosexualität? Ich habe da gar kein Problem damit. Für mich ist jeder Mensch ein Individuum, wie ich das gerade gesagt habe. Okay, aber ich habe es fast erwartet, dass du das sagen wirst. Ja. Aber du weißt, dass deine Kirche das eben so salopp nicht sagt. Ja. Dass es da große Probleme gibt und viele Differenzierungen. Sex vor der Ehe. Ja. Hast du sicher auch kein Problem mit. Habe ich kein Problem mit. Natürlich ist es schön, wenn man sich für einen Partner aufspart, der auch der Richtige ist. Das finde ich toll, dass Menschen das schaffen und es ist auch bewundernswert. Mhm. Wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will einfach damit auch vermitteln und auch damit, wenn ich das jetzt erzähle, dass das viel, viel mehr ist. Einfach eine Liebe zwischen den Menschen, die kann auch, selbst wenn man noch nicht verheiratet, von Gott geführt sein. Ja, und auch mein Partner ist christlich, ohne dass das jetzt was Falsches ist, was ich da tue. Ja, aber du hast eben auch Sexualität oder auch deine Art der Sexualität schon gehabt mit Menschen, die du nicht liebst, sondern weil du einfach nur Bock auf den Sex hattest? Also ich habe das tatsächlich nicht. Also ich gehe nicht auf solche Partys und habe Sex mit fremden Menschen. Mhm. Also okay. das habe ich nicht. Also waren das immer Männer, mit denen du das gemacht hast, wo auch eine emotionale Verbindung vorzufinden war? Das waren genau zwei Freunde. Also ich hatte davor eine ganz lange Beziehung, die ging über 4,5 Jahre. Und mit dem habe ich das ausgeübt und eben jetzt mit meinem Freund. Und ansonsten, das ist jetzt etwas, was ich dass ich ganz verschiedene Männer habe und die vielleicht gar nicht kennen, auf diesen Partys kennenlernen und dann mit ihnen was habe. Das spricht so ein bisschen, das möchte ich tatsächlich nicht. Das ist nicht dein Ding. Ist nicht mein Ding. Nee, dann lieber mit jemandem, den ich gut kenne und mit dem ich zusammen bin, ja. Wie viele Männer hattest du schon? Zwei. Ach, nur die zwei, von denen du gerade gesprochen hast. Ja, also ja, gut, das ist das dann schon mal. Ist der Papst vielleicht schon ein bisschen sänftiger, gell? Ja, ein bisschen entspannter. Ja. Noch ein Stichwort, Kondome. Was denkst du über Kondome? Ich finde die wichtig für Krankheiten, dass man sich schützt. Das ist das A und O. Wirklich das A und O. Natürlich, und zur Verhütung? Kann man es benutzen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten wie Pille und so. Aber wie gesagt... aber du hast nichts gegen eine künstliche Verhütung? Nein. Nein, also widerspricht das ja auch den Grundsätzen deiner Kirche. Ich muss es wirklich sagen, ich hab's lieber, dass jemand verhütet, bevor irgendeine Familie, die nicht für Kinder sorgen kann, 8 Kinder in die Welt setzt und dann die Kinder nichts von diesem Leben haben. Und genau diese Kinder werden später dann mal in meiner Klasse landen und das wären Problemschüler. Mhm. Tunja, du bist eine ausgesprochen aufgeschlossene junge Frau, deren spirituellen Hintergrund ich ernst nehme, sonst würdest du das ja auch nicht studieren. Ja, aber danke. Frage, wenn du so eine doch sehr liberale Haltung hast, warum hast du nicht evangelische Theologie studiert? Das darf ich nicht, weil ich anders getauft bin. Kann man sich da nicht umtaufen lassen? Nein, das funktioniert nicht. Ach. Also ich könnte jetzt auch von der katholischen Kirche austreten und könnte in die evangelische Kirche eintreten. Das ist mit so viel Wirrwarr und so viel Zeug verbunden, dass ich gesagt habe, ich kann das studieren und ich kann viele Dinge der Kirche auch akzeptieren und die übernehme ich auch für mich selbst. Mhm. Und andere Dinge, die muss ich nicht akzeptieren. Es gibt so viele Menschen, die in der katholischen Kirche mit dabei sind und, wenn man es mal salopp sagen möchte, Mitglieder sind. Aber ganz viel einfach nicht zustimmen, was vorgegeben wird. Mhm. Aber trotzdem an Gott glauben. Gibt es etwas Besonderes, was dich doch an die katholische Kirche bindet, von dem du sagst, da bin ich sehr gerne Katholikin? Ja, die Marienverehrung, muss ich sagen. Mhm. Das ist ja in der evangelischen Kirche nicht so und das würde ich vermissen, weil für mich ist das schon so die Mutter Gottes, wie wir sie nennen. Es war für mich schon von klein auf wichtig, und wenn die jetzt wegfallen würde, und auch Heiligen, zu denen wir beten, Namenstag und so, das ist sowas, an das bin ich gewöhnt, an diese Riten, und die finde ich auch wunderschön und die würden mir fehlen. Wahrscheinlich müssten dir doch dann auch besonders die katholischen Mystiker und Mystikerinnen zusagen. In ihrer Undogmatik. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und für mich ist es auch wahnsinnig schwer, jetzt wird bald auch Fundamentaltheologie und eben auch Dogmatik auf mich zukommen. Ich bin gespannt, wie es wird und wie ich mich auch einfinden kann. Und vielleicht trete ich da nochmal in den Konflikt mit mir selbst. Das könnte natürlich passieren. Ist dein Freund eigentlich auch Christ oder Katholik? Ja, er ist auch katholisch. Auch katholisch? Ja, er ist auch katholisch. Ist er zufällig da? Ja, ehrlich? Er ist da. Ja, aber er hat gesagt, er will auf gar keinen Fall reden. Geht es ihm denn, aber er studiert nicht Theologie? Nein, er studiert nicht. Nein, er arbeitet. Ist es bei ihm genauso, dass er das so mit sich und seinem Glauben vereinbaren kann, wie du es gerade von dir beschrieben hast? Sagen wir es mal so, ich bin gerade so dabei, ihn in diese Schiene so einzuführen, also in die SM-Schiene. Von dem her, er hat wahrscheinlich seinen Platz da drin noch nicht gefunden. Ich werde ihn da auch zu nichts zwingen, aber ich glaube, er weiß gerade selber noch nicht so, ob er da reingehört und wie und so weiter. Dräng ihn bloß nicht. Nein, auf keinen Fall. Nein, das mache ich nicht. Weil er das nicht will, dann ist das auch in Ordnung. Ja, die schönste Lust ist die, wo beide dann Lust haben. Wir haben uns so einen Mittelweg gefunden, also die Dinge, die wir im Moment praktizieren, die gefallen uns beiden und ich würde ihn auch wirklich zu nichts drängen. Dafür liebe ich ihn so sehr und das würde ich nicht tun. Tunja, du bist eine tolle Frau. Und ich hoffe und bete jetzt mal, dass das niemand gehört hat, der dir irgendwann zum Schaden werden könnte, sondern Nein. Ich hoffe, dass du eine aufgeschlossene, liberale Religionslehrerin wirst. Und ich glaube, dass du auf diese Art und Weise sehr viel Werbung für deine Kirche machen kannst und die Kirche auch wieder mehr attraktiv werden lassen kannst. Das ist auch wirklich das, was ich mir sehr wünsche, auch für die Schüler, die ich später unterrichten werde. Und denen werde ich natürlich das, was ich privat mache, nicht aufzwingen. Es geht tatsächlich um den Glauben und um Jesus. Es geht um die Haltung der Liebe. Ja, da hast du recht. Ja, genau. Liebe Tonja. Tonja, darf ich noch was fragen? Könnte ich ein Autogramm haben? Sehr, sehr, sehr gerne. Dann bleibst du bitte dran und wir melden uns gleich nochmal wegen deiner Anschrift. Okay, super. Und ich bedanke mich für den Anruf. Und ich bedanke mich, dass ich dich noch hören durfte, bis du dann aufhörst. Das war noch so ein Ziel. Ich wollte noch mal mit dir sprechen. Sehr gut. Alles Liebe und alles Gute. Und wir rufen dich gleich wieder an. Dankeschön, dir auch. Tschüss, Tonja. Ciao. So, meine Lieben. Dann machen wir doch jetzt gleich mal weiter mit dem Dirk. Und der Dirk ist 38 Jahre alt. Guten Morgen, Dirk. Hallo, Jürgen. Hallo, Dirk. Schön, dass du da bist. Hi. Danke. Über was reden wir beide? Wir reden darüber, dass ich so ein bisschen den Glauben an die Liebe verloren habe, weil ich vor 3 Wochen hätte heiraten sollen und meine Partnerin mich nach 9 glücklichen Jahren recht kurzfristig vor der Hochzeit verlassen hat mit der Aussage, dass sie glaubt, dass die Gefühle nicht reichen und dass es nicht reichen würde, um in eine Ehe zu gehen. Und 9 Jahre habt ihr euch gekannt. Dann endlich kam die Entscheidung, wir wollen heiraten. Genau. Wir haben eigentlich auch relativ schnell zusammen gewohnt, genau. Und wie viele Wochen vor der geplanten Ehe, vor der Hochzeit, hat sie den Rückzieher gemacht? 4 Wochen vorher. Also so 4 Wochen vor der Hochzeit, vor dem Hochzeitstermin, dem Standesamttermin. Wer hat denn die Ehe oder die Hochzeit überhaupt angeregt, jetzt endlich zu heiraten? Wer hat das getan? Wir haben dann natürlich einige Jahre drüber gesprochen und ich hatte schon das Gefühl, dass das ein Wunsch von uns beiden ist. Wir haben beide sehr alte Eltern, die uns recht konservativ erzogen haben und wir hatten auch immer diese Wertevorstellung, bitte, bitte nur einmal im Leben heiraten. Ich meine, klar, den Grundsatz hat jeder, aber uns war das schon besonders wichtig und wir haben uns darauf gefreut und letztes Jahr habe ich dann den Heiratsantrag gemacht. Es war auch alles toll, es fühlte sich super an. Ja, den Status verlobt zu sein, haben wir auch sehr genossen. Mhm. Und mir ist dann im Grunde nur mit und mit aufgefallen, dass sie nicht so die typischste Braut war, dass sie nicht alles an sich gerissen hat, sondern ich will nicht sagen desinteressiert war, aber dafür keinen Kopf. Hey, was machen wir denn eigentlich für ein Menü, was machen wir für Einladungen? Mhm. Überall spürte man so ein bisschen, ja, das machen wir schon, da habe ich mir aber nichts bei gedacht. Im Nachhinein, rückblickend jetzt mit ein paar Wochen Abstand, sieht man Dinge ein bisschen klarer und sagt, ja, okay, das hätten vielleicht schon Alarmglocken sein können. Aber für mich war alles in Ordnung und ja. Wie war das Gespräch, als sie damit rausrückte? Das ist schon fast filmreif. Ich habe zu ihr gesagt, du bist so komisch die letzten Wochen, was ist los mit dir? Mhm. Und daraufhin sagte sie, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie... ich weiß nicht, ob das alles das Richtige ist. Und da habe ich gesagt, was meinst du? Und in meiner Welt wäre jetzt eine Antwort gekommen, wie ich weiß nicht, ob die Blumendeko das Richtige ist für in 3 Wochen oder irgendwas Banales. Und dann sagt sie, ja, das mit uns. Und dann habe ich nur gedacht, wow, okay, über was reden wir denn jetzt? Also da kriege ich jetzt noch Zitter in der Stimme, wenn ich an diesen Moment denke. Und das hat dich kalt erwischt. Ja, also völlig unvorbereitet. Mhm. Ich würde gerne sagen, dass das letzte Jahr oder das letzte Halbjahr vielleicht nicht mehr so schön war oder dass man sich öfter gestritten hat oder sich nicht mehr so gut verstanden hat oder nicht mehr so viel gelacht hat, aber das kann ich alles gar nicht sagen. Mhm. Es war für mich, auch in meiner Wahrnehmung und in meiner Welt, alles wunderbar. So, dann warst du kalt erwischt und dann fragt man doch, wenn man nicht gar zu schockiert ist, fragt man doch nach, wie bitte? Wie meinst du das? Erzähl mal, begründe das mal. Erklär dich. Ja, dann bekommt man als Antwort, ja, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ich bin in dem schwarzen Loch, dieser Begriff schwarze Loch, der wird mich noch lange verfolgen, weil es einfach so nicht wirklich greifbar ist. Also ich hätte lieber als Antwort gehabt, ich habe vielleicht jemand anderen kennengelernt, ich bin hin und her gerissen oder was, weiß nicht, was, nennen Sie mir bitte irgendeinen Grund, aber dieses schwarze Loch und damit kann man ich bin irgendwie durcheinander und was weiß ich, alles so nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht Greifbares. Und so blieb es auch. So blieb es dann auch. Dann habe ich gesagt, wir sagen die Hochzeit ab. Und dann kam von ihr, nein, wir ziehen das durch. Und ich beiße auf die Zähne. Und dann habe ich gesagt, also auf die Zähne beißen und durchziehen sind jetzt nicht die Begriffe, die ich bei meiner Hochzeit sehe. wir sagen die Hochzeit ab, nein, das kannst du nicht machen. Ich sag doch, dass in dem Zustand und nach dem, was du mir jetzt gerade gesagt hast, werde ich dich nicht heiraten. Und so war es dann auch. Du hast die abgesagt. Du hast die abgesagt. Oder ich war dann im Grunde, klar. Also ich bin im Grunde derjenige, der die Hochzeit dann letztlich abgesagt hat, aber ich habe ja nur reagiert und auf ihr Verhalten. Wie haben die Verwandten reagiert, die Eltern? Geschockt, völlig geschockt. Alle. Wie erklärt man das den anderen? Ja, dass wir irgendwie das Gefühl haben, im Moment wäre nicht die richtige Zeit dafür, wir hätten auch so viel um die Ohren. Man läuft da so ein bisschen ein paar Floskeln rein und sagt, nee, aber uns geht's gut, alles super bei uns, wir wollten nur mal ein bisschen Druck vom Kessel nehmen und dieses Damoklesschwert Hochzeit so ein bisschen von uns weg haben. Wir wollen wieder ein bisschen mehr Zeit für uns haben und wir glauben, dass das vielleicht nächstes Jahr ein besserer Zeitpunkt dafür ist. Ja, man merkt dann schon ein bisschen Skepsis in den Gesichtern der Leute. Natürlich, ich meine... Ja, klar. Ja. Dirk, warum eigentlich habt ihr so lange gewartet mit diesem Vorhaben zu heiraten? Ihr wart immer 9 Jahre zusammen. Ja. Warum nicht nach 4 Jahren? Ja. 5 Jahren? Da kann ich so ad hoc eigentlich gar keine Antwort drauf geben. Das hatte jetzt gar keinen speziellen Grund. Wir haben einfach super gerne Zeit zu zweit verbracht. Und für uns war auch immer klar, dass wir es zumindest versuchen möchten, wirklich erst zu heiraten und dann ein Kind in die Welt zu setzen. Das war so unser Plan, so ganz klassisch, so Gott will. Das war so der Plan. Und dass es so lange gedauert hat, war... Man hätte dann ja auch sagen können, okay, es läuft wunderbar zwischen uns beiden. Wir brauchen gar keine Heirat, wir lassen es so weiterlaufen. Ja, das ist die Frage, die man sich jetzt stellt. Aber da lande ich dann eigentlich dabei und sage, dass das wahrscheinlich jetzt am Resultat nichts geändert hätte, weil ich der Meinung bin, wenn zwei Menschen dann wirklich zusammengehören, dann gibt es nicht wirklich eine falsche Entscheidung zu treffen, sondern dann ist die Liebe so stark, dass man zusammen bleibt. Aber oder die Liebe war eben nicht mehr so stark, sodass sich das auch gezeigt hätte, wenn ihr nicht vorgehabt hätte zu heiraten. Das denke ich schon, ja. Wie ist denn die Situation jetzt zwischen euch beiden? Die Situation jetzt ist, dass wir dann, wie gesagt, die Hochzeit abgesagt haben. Dann hatte ich kurzfristig das Gefühl, boah, das fühlt sich gut an, wir könnten die Kurve kriegen ohne diesen Druck. Aber das hielt leider nur 2, 3, 4 Tage an. Danach fühlte es sich vor allen Dingen für mich wieder nicht richtig an, weil mir ihre Gegenwart auch nicht mehr gut tat und ich total verunsichert war und gar nicht mehr richtig wusste, wo ich irgendwie dran bin bei ihr. Heißt das, dass ihr jetzt getrennt seid? Genau, wir sind jetzt getrennt. Sie ist auch vor 14 Tagen komplett ausgezogen. In unserer gemeinsamen Wohnung wohne ich dann quasi jetzt alleine. Was natürlich auch nicht so einfach ist. Also ich freue mich jetzt nicht, nach Hause zu kommen. Kann ich verstehen. Wie lange wart ihr in dieser Wohnung? Ja, fast von Beginn an, etwas mehr als 8 voller, Jahre. Voller Erinnerungen und... Ja, aus 2 Leben wird natürlich irgendwo dann 1 und wenn dann die Hälfte weg ist, dann... Wie ist denn der Kontakt im Moment zwischen euch beiden? Jetzt, die letzte Woche haben wir keinen Kontakt mehr, vor 2 Wochen haben wir uns nochmal getroffen. Ist sie immer noch, sagt sie immer noch, da ist ein schwarzes Loch? Nee, Gott sei Dank nicht mehr. Ich habe jetzt ein bisschen was, mit dem ich, sag ich mal, arbeiten kann oder mit dem ich das Ganze verarbeiten kann. Sie sagt, dass sie seit einem Jahr fast mit so Zweifeln rumläuft, die sie immer mal wieder hatte, sich die dann aber immer mal wieder selber ausgeredet hat und gesagt hat, ach Quatsch, auch sowas zu denken, das ist alles das Richtige und der Dirk ist der Richtige und... Aber diese Zweifel hat sie dir eben auch nicht angedeutet. Diese Zweifel hat sie mir nie gesagt. Auch nicht angedeutet, gar nicht. Nie. Und das ist im Grunde das Einzige, was ich ihr vorzuwerfen habe. Also wir sind jetzt nicht im Streit oder im Groll auseinandergegangen, aber das, was ich ihr vorwerfe, ist halt, dass sie das alles mit sich selbst ausgemacht hat. Mhm. Keine beste Freundin, keine Eltern, mit niemandem drüber gesprochen. Und sie hätte ja sagen können, danke für den Heiratsantrag, aber ich ertappe mich dabei, dass ich noch nicht so weit bin. Bitte lass uns das ein bisschen auf Eis legen. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, dann wäre ich der Letzte gewesen, der dann irgendwie Das ist eine Formulierung, dass ich noch nicht so weit bin. Die Formulierung müsste anders, vielleicht auch ganz anders heißen. Ich habe erkannt, dass ich dich nicht mehr genug liebe. Ja, Das ist es. Das wäre die Ehrlichste. Genau. Aber das hat sie jetzt auch noch nicht so formuliert. Doch, natürlich nicht so hart, wie du es jetzt gerade gesagt hast, aber im Grunde mit den Worten schon. Also sie sagt, ihr würde ein Stück weit ein bisschen Leidenschaft fehlen, sie hätte das Gefühl, nicht mehr eifersüchtig zu sein. Diese ganzen Punkte, Da haben wir aber unterschiedliche Sichtweisen, sie und ich. Also mir ist klar, dass wenn man viele Jahre zusammen ist, dass dann manche Dinge nicht mehr so sind, wie sie am Anfang waren. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Das heißt, du liebst sie nach wie vor? Ja, natürlich. Also der Frau habe ich ja nicht umsonst einen Heiratsantrag gemacht und wollte mein Leben mit ihr verbringen. Also wenn ich jetzt 3 Wochen später sagen würde, ach nee, ich liebe sie nicht mehr, wäre. Naja, es hätte ja auch was bei dir vielleicht in die Gänge setzen können, ja, dass du auch kritischer bist, aber das ist nicht der Fall. Doch, das bin ich schon. Ich sehe Dinge ein bisschen klarer und sehe zumindest nicht mehr so rosarot unsere Beziehung wie davor. Also ich glaube, dass die ersten 6, 7 Jahre qualitativ besser waren und intensiver waren und schöner waren, als das die letzten 1, 2 Jahre der Fall war. Das stimmt schon. Aber das hätte nichts daran geändert, dass ich trotzdem diesen Menschen total wundervoll finde und so gerne mit ihr mein Leben verbracht hätte. Also, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter und wie wird die Zukunft aussehen? Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist eigentlich auch mit ein Grund, warum ich es schön finde, mit dir darüber sprechen zu können, weil ich habe viele gute Freunde um mich rum gehabt, habe tolle Gespräche geführt und habe andere Sichtweisen nochmal in mein Leben gelassen, als ich das vorher getan habe. Und dass der Mensch für die Monogamie gemacht ist, ist ja biologisch auch schon nicht so richtig. Und in meiner Welt war, mit ihr für immer zusammen sein. Und für mich fühlte sich das auch so an. Ja, sie ist es. Und endlich hast du denjenigen getroffen unter 80 Milliarden, der die richtige ist, so ungefähr. Das ist nicht so. Nee, das ist nicht so. Und das ist nicht mehr so, sagen wir es so. Zeiten ändern sich und alles verändert sich. Und offensichtlich hat sich ihr Empfinden wirklich dir gegenüber verändert. Ja. Und das ist sehr hart, wenn man so lange mit jemandem so intensiv zusammen war und die Geschichte, die du gerade erzählt hast, auch erlebt hat. Ich glaube, dir bleibt gar nichts anderes übrig, als sich jetzt darauf einzustellen, dass du alleine oder in eine andere Richtung gehen wirst müssen, ohne sie. Wahrscheinlich wird sie nicht wieder in dein Leben kommen. Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Zum einen müsste sie dafür einen unbequemen Weg gehen. Das war nie unbedingt ihre Stärke, weil sie mich ja zurückkriegen müsste. Und ich müsste das ausblenden, was die letzten Wochen passiert ist. Und ich merke einfach ja auch in mir, dass Sachen kaputt gegangen sind. Also daher, ich könnte sie nicht mehr so lieben, wie es früher war. Daher, Dirk, kann ich dir nur wünschen, das ist jetzt eine harte Zeit, das wissen alle Leute, die aus langen Beziehungen rausgehen, dass du die nächste Zeit gut überstehst und dass es dir gelingt, nach vorne zu schauen, dein Leben neu zu organisieren, auch neue Impulse in dein Leben zu kriegen, neue Menschen zu finden und zu begreifen, ist es vorbei. Ja. Lieber Dirk, meine Zeit ist jetzt auch gerade rum, ich sehe gerade, dass wir schon eine ganze Weile reden. Wenn du vielleicht möchtest, kannst du auch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen. Gerne. Dann würde dich der Dirk gleich zurückrufen. Prima, gerne. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute für die Zukunft. Danke, schön mit dir zu sprechen, Jürgen. Dankeschön. Ich glaube, an der Liebe grundsätzlich zu zweifeln, das darf nicht das Resultat dieser Geschichte sein. Nee, das möchte ich mir auch nicht einreden lassen. Ich möchte das weiterhin auch so sehen. Genau, alles Gute von Herzen. Danke dir. Tschüss, wir melden uns gleich. Ciao. Dankeschön. Tschüss. 1:35 und hier ist Felix. Felix ist 19 Jahre. Guten Morgen, Felix. Hi, Domian. Hi, Felix. Weswegen rufst du an? Bei dir eine Sendung sein darf. Ja, sehr gerne. Und zwar rufe ich an, weil ich ein Problem mit dem PC-Spielen habe, schon seit ein paar Jahren jetzt. Und ich deswegen auch letztes Jahr im Juli meine Ausbildung verloren habe. Oh je, was hast du angefangen? Ich habe eine Ausbildung als Maler angefangen und wurde dann im zweiten Ausbildungsjahr mehr oder weniger nicht darum gebeten, dass ich die Firma dann verlasse. Wenn ich immer so lange gespielt habe, ich habe dann spät in die Nacht gespielt, dann fiel mir das Aufstehen schwer, wie du sicher denken kannst. Mhm. Und bist du spät gekommen? Ein oder andere, ja, genau, dann bin ich das eine oder andere Mal zu spät gekommen. Ja. Und dann wurde ich abgemahnt, dann irgendwann hat der Chef gesagt, dass das für die Firma nicht mehr tragbar sei, wenn ich immer zu spät kommen würde. Was spielst du? Ich spiele League of Legends, wenn du davon vielleicht schon mal gehört hast. Ja, ich habe davon gehört, aber ich bin kein Spieler. Ich weiß die Details nicht, aber ich kenne das vom Hören, das Spiel natürlich. Okay. Was hat das denn in dir ausgelöst, dass dein Hobby sozusagen dir da deine berufliche Planung zunächst mal zerschossen hat? Also ich glaube, da war meine Mutter eher also mehr enttäuscht drüber als ich persönlich. Klar war das natürlich echt ein Schlag, sag ich mal. Aber ich will nicht sagen gleichgültig, aber mich hat das nicht so sehr mitgenommen wie zum Beispiel meine Mutter. Die war natürlich komplett aufgelöst. Du lebst bei deinen Eltern? Ich wohne bei meiner Mutter. Bei deiner Mutter? Mein Vater hat mich, also hat unsere Familie in meinem 15. Lebensjahr verlassen. Und hast du noch Geschwister? Ich habe keine Geschwister mehr. Was ist denn jetzt seit dem Rausschmiss aus der Arbeit passiert? Was passiert ist, ich habe, ja, spiel mehr PC. Noch mehr am PC? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wie viele Stunden am Tag hängst du davor? Ich spiele 8 bis 10 Stunden, auf jeden Fall. Meine Mutter, die Beziehung hat sich verschlechtert. Nicht, dass sie vorher gut war, aber die hat sich auf jeden Fall verschlechtert. Was man ja verstehen kann? Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, also darüber bin ich auch am meisten traurig, wenn ich ehrlich bin, dass ich so eine schlechte Beziehung zu meiner Mutter habe. Was wünscht deine Mutter sich? Ja, meine Mutter wünscht sich natürlich, dass ich mein Leben auf die Kette bekomme und dass ich weniger spiele, vielleicht mal rausgehe, eine neue Ausbildung anfangen, Freunde vielleicht treffe oder kennenlernen. Was denkst du denn über deine Zukunft? Wie soll es weitergehen? Du Mensch, ich bin mir da echt sehr ungewiss über meine Zukunft. Also ich bin mir da echt nicht sicher, wo mein Weg mal hinführen wird. Ich habe jetzt eigentlich den Plan gehabt, dass ich dieses Jahr mein Fachabitur nachhole, beziehungsweise damit anfange. Aber es hat leider auch nicht geklappt. Ach, du hast es schon versucht, oder wie? Nicht versucht, aber ich wollte mich anmelden, aber ich habe dann die Anmeldefrist da quasi verpasst. Ah, Felix, das gibt's doch nicht. Ja. Du hast schon nur die Anmeldefrist schon verpasst. Ja. Weil du vor dem PC sitzt und spielst. Domian, vielleicht auch, weil es mich nicht wirklich interessiert irgendwie. Ich habe da irgendwie. Was interessiert keine dich? Keine Ambitionen irgendwie. Du hast nur Ambitionen zu spielen. Ja, dann ich flüchte mich dann in meine eigene Welt und. Aber, ja, gut ausgedrückt, was du gerade gesagt hast. Sehr gut ausgedrückt. Du flüchtest dich in deine eigene Welt. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch. Ja, es ist ja eine Flucht in eine Fantasiewelt. Aber es ist sehr schwer für mich da rauszukommen. Ja, das ist mir schon klar. Diese Fantasiewelt macht deine reale Welt kaputt. Ja. Du lernst nichts, du hast keine Perspektive, du kannst nicht ewig bei deiner Mutter sitzen. Ja. Wie sieht das aus mit Freunden oder Freundinnen? Ich habe noch 2 Freunde aus meiner alten Realschulzeit. Mhm. Mit denen, also das hat mich eigentlich auch nur das Zocken mit den beiden verbunden. Mhm. Und wir treffen uns noch ab und zu, aber dann auch eigentlich nur zum Zusammenspielen. Mhm. Oder und Freunde? Halt online habe ich noch relativ viel mit denen zu tun. Ich rede auch viel mit denen im Teamspeak und so. Und Freundin ist nix am Start? Nee. Mhm. So, du findest keine neuen Freunde? So, dein soziales Umfeld ist gar nicht da oder verkümmert vollkommen? Du findest keine Liebe, verliebst dich nicht? Das ist schon ziemlich übel, sag ich dir. Ja, du, Mann, ich weiß. Das steht nicht gut um mich momentan, sag ich mal. Ja, ich sehe das ja auch selber, du, Mann. Ich sehe das selber. Aber da aus diesem, sag ich mal, Loch rauszukommen, fällt mir unheimlich schwer. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Erklär mir doch mal diese Faszination, das kann ich mir gar nicht so vorstellen. Was zieht dich da in den PC rein? Ja, erstmal macht das Spaß, sag ich ganz ehrlich. Macht mir viel Spaß. Was macht da Spaß? Ja, Erfolge zu erringen, zu gewinnen, besser sein als die anderen. Mhm. Also das macht mir schon Spaß. Aber im Endeffekt, wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe auch gemerkt, dass das eher eine Flucht aus der Realität ist, als in irgendeiner Weise ein vernünftiges Leben zu führen. Also irgendwie ist es ja schon mal ganz gut, dass du es so von außen auch betrachtest. Dir ist deine Lage ja bewusst. Ja. Ne, so rein vernunftgemäß ist dir deine Lage bewusst. Ja. Dass du ziemlich in der Sackgasse steckst. Ja. Und zudem auch noch deine Beziehung zu deiner Mutter sehr darunter leidet. Ja. Ich halte das auch, wie du es mir schilderst, für ein ganz eindeutiges Suchtverhalten. Das heißt, du bist in einer Sucht drin. Ja. Ist dir das auch klar? sagen wir mal so, ich wollte es eigentlich noch nicht akzeptieren. Klar habe ich mir darüber Gedanken gemacht oder mir ist der Gedanke in den Kopf gekommen, Mensch, Felix, du bist süchtig. Aber dass ich dann wirklich meine Initiative ergriffen habe und dann gesagt habe, ich muss da irgendwie was machen und vielleicht mal jemand irgendwie eine Beratungsstelle oder so aufsuchen. Also so weit war ich jetzt noch nicht. Mhm. Hast du denn selbst mal etwas unternommen in eigener Regie? Also ich habe mal versucht, aufzuhören zu spielen. So. Und zwar während der Ausbildung. Weil da war es schon so, dass ich meine zweite Abmahnung hatte. Mhm. Dann habe ich auch wirklich versucht, aufzuhören mit dem Spielen. Hast du radikal aufgehört? Ich habe es reduziert, sage ich. Also nur reduziert? Mhm. Reduziert. Ich habe schon noch täglich gespielt, aber dann anstatt den 10 oder 8 bis 10 Stunden, die ich da gemacht habe, dann auch wirklich nur 3 bis 5. Wann hast du eigentlich angefangen? Du bist jetzt 19 Jahre alt. Ja. Wann hast du angefangen zu spielen? Ich habe schon mit 12 angefangen, früher an der Konsole, und dann habe ich mit ungefähr 14 meinen ersten PC bekommen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Counter-Strike zu spielen. Mhm. Und jetzt eigentlich nur noch das eine Spiel. So, du hast gerade das Stichwort auch gebraucht. Ich bin nicht zu einer Beratungsstelle gegangen, nicht zu einem Arzt oder einem Psychiater gegangen. Ja. Das ist jetzt der Weg, Felix. Das musst du machen. Ich weiß, du mehr nicht. Du musst das machen. Ja. Du musst wirklich deine ganze Kraft zusammennehmen, dich in den Hintern treten und diesen Schritt machen für dich und für dein Leben. Ja. Du machst das nur für dich. Es geht nur um dich und dein Leben, damit du irgendwann ein gutes Leben hast. Ja, stimmt. Und ich bin sicher, ich habe das nun schon oft genug gehört, dass es gibt so viele spielsüchtige Menschen, computerspielsüchtige Menschen, dass es sehr gute Therapien gibt, dass man da rauskommt. Ja. Also da kann ich dir wirklich Hoffnung machen. Voraussetzung ist natürlich, dass du das wirklich willst. Wenn du da nur mit halbem Herzen hingehst, kannst du es vergessen. Klar, ja. Ich meine, irgendwo ist ja da auch noch irgendwas in mir, das sagt so, Mensch, wach mal auf und fang jetzt an. Und das kannst du jetzt auch noch. Du bist jetzt auch noch in einem Alter, wo du noch die Notbremse gut ziehen kannst. Mhm. Wenn du jetzt noch 2, 3 Jahre verstreichen lässt, wird es immer, jedes Jahr, was vergeht, wird schwieriger für dich, da rauszukommen. Und irgendwann landest du vielleicht in der Gosse, wie auch immer. Ja. Und das ist schlimm. Ja. So, Felix, ich habe einen sehr netten Psychologen hier im Hintergrund, den Frank. So, Mann, darf ich noch einmal dich um was bitten? Ja, bitte. Und zwar hätte ich auch gern Autogramm. Ja, kannst du gleich dem Frank sagen. Der Frank? Ich würde gern, wenn einer aus meinem Clan vielleicht zuhört, den Veilchen-Clan einmal grüßen. Ja, vielleicht hört ja einer zu. Nur ist es raus. Der Frank wird dir einige Sachen sagen, wohin du dich wenden könntest und was du tun sollst. Mehr kann der auch nicht machen. Dann musst du, der wird dir Adressen und Telefonnummern geben und dann musst du dein Schicksal in deine Hand nehmen. Okay. Ja. So, Frank, danke, Domian, für die netten Worte, dass du mir Felix, ich drück, das Ohr geschenkt hast. Sehr gerne. Ich drück dir wirklich die Daumen. Toi, toi, toi. Und der Frank wird dich gleich anrufen. Du legst bitte auf. Alles klar. Viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. Hier ist Katharina. Katharina ist 38. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Katharina. So, meine Hallo. Liebe, weswegen rufst du an? Ja, deswegen rufe ich an. Ja, vielleicht kurz zu meiner Situation. Ich pflege meinen Mann seit Jahren. Du pflegst deinen Mann? Ja. Wie alt ist dein Mann? Mein Mann ist 40 geworden. 40? Oh, ich bin total aufgeregt. Ach, egal, wir kriegen das schon hin. Dein Mann ist 40 geworden. Ja. Und du pflegst ihn seit Jahren. Was hat er? Ist er schwer krank? Nein, er hatte einen Schlaganfall. In welchem Alter hatte er den Schlaganfall? Mit 29. Mit 29? Ja. Das heißt, seit 11 Jahren pflegst du ihn? Ja. Ihr wart damals schon verheiratet? Knappes Jahr, noch nicht mal. Wie schlecht geht es ihm? Wie ist sein Zustand? Ja, schwerstpflegebedürftig. Schwerstpflegebedürftig. Vielleicht sagt dir der Begriff Login was. Ja, aber klär du es mal vielleicht auch für die Zuschauer und Zuhörer. Er ist in seinen Körper eingesperrt. Er kann sich nicht bewegen, er kann sich nicht äußern. Er kann sich nicht mitteilen, ist vom Kopf aber klar. Er ist komplett gelähmt? Ja. Ja. Er liegt infolgedessen immer im Bett? Nein. Nein. Nein. Du kannst ihn in den Rollstuhl, da kannst du ihn reinsetzen. Ja, ja, das schafft er ganz gut. Aber da musst du ihm helfen, weil er kann nicht alleine in den Rollstuhl. Ja, ja. Mhm. Das mache ich alles. Er hat die Augen auf. Ja. Hört, kann zuhören, kann er nicken oder den Kopf schütteln? Ja, genau. Das geht. Über die Augen habe ich den Kontakt mit ihm. Über die Buchstabeltafel. Und so haben wir dann halt Kontakt miteinander. Aber du musst ihn waschen? Alles. Du musst ihn duschen, du musst mit ihm zur Toilette gehen? Ja. Er kann nicht alleine essen? Nein. Kann er schlucken? Ja. Ja. Hast du eine Hilfe dabei? Ich bekomme morgens Hilfe von einem Pflegedienst. Wie lange ist der Pflegedienst dann da? Knappe Stunde. Mhm. Aber den Rest machst du dann alleine? Genau. Mhm. Habt ihr Kinder? Ja, wir haben ein Kind zusammen. Ist dieses Kind entstanden vor dem Schlaganfall? Ja. Könnte dein Mann überhaupt noch Sexualität leben? Ausüben? Möchte er es und es funktioniert teilweise. Mhm. Willst du es auch? Ja, das ist ja mein Problem. Erzähl mal genauer. Ja, ich habe zwar einen Ehemann, aber ich muss ja alles übernehmen. Mhm. Du meinst, du musst dann, wenn ihr miteinander etwas habt, musst du letztendlich alles bewerkstelligen, alles machen, weil er sich ja nicht bewegen kann. Ja, genau. Zu einer Erektion ist er fähig, das geht schon. Ja. Mhm. Wie empfindest du das dann, wenn du diese doch sehr ungewöhnliche Sexualität mit ihm lebst? Ist das für dich schön? Ich kann dir es momentan nicht sagen. Ich empfinde es manchmal als eine Last, mhm, es eventuell mal tun zu müssen. Mhm. Ja. Also ist das dann eher so eine, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, eine Dienstleistung an ihm, für ihn? Ja, in letzter Zeit immer mehr. Mhm. Man hat auch nicht die Lust, man ist ja 24 Stunden rund um die Uhr für ihn da. Ich stehe auch nachts auf. Und ja, man hat auch, wir sind ja auch 24 Stunden zusammen. Mhm. Und das macht ja kein Ehepaar, ja? Man geht ja dem Berufsleben nach, mhm, man ist ja 8 Stunden im Beruf, man trifft sich mit Freunden, man, mhm, ne? Wir sind ja, ich sag jetzt nicht, dass ich inzwischen nicht mehr rausgehe, das mache ich schon. Mhm. Aber es ist natürlich, muss man sich mal vorstellen, natürlich eine ungeheuer belastende Situation. Du hast einen schwerstkranken Mann, den du pflegst, du hast ein Kind. Seit 11 Jahren ist dein Mann so schwer krank. Ja. Das ist schon eine ungeheure Belastung. Gab es Zeiten, ich meine, du bist eine junge Frau und da hat man Bedürfnisse. Gab es Zeiten, wo du mal gedacht hast, ich würde gerne mal fremd gehen oder mit einem anderen Mann schlafen? Eigentlich bin ich überhaupt nicht der Typ für. Eigentlich? Und eigentlich, genau. Und vor ungefähr einem Jahr habe ich jemanden kennengelernt. Mhm. Wie hast du den in deinem eng gestrickten Leben kennengelernt? Wie ging das? Übers Netz. Übers Internet, okay. Mhm. Mhm. Mit dem und mit diesem Menschen, mit diesem Mann hast du eine Affäre? Ja, ich treffe mich mit ihm. Bitte? Ja, ich treffe mich mit ihm. Ich verstehe dich nicht. Ich treffe mich mit ihm. Du triffst dich mit ihm, ja. Mhm. Okay, aber ihr schlaft auch miteinander. Ja. Bist du in diesen Mann auch verliebt? Nein, nein. Weiß dein Ehemann, dein kranker Mann, dass du eine Affäre hast? Nein. Das ist ja auch mein Grund, weswegen ich dich anrufe. Mhm. Weil ich auf der einen Seite schlechtes Gewissen habe. Mhm. Es belastet mich auf einer Seite. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch verständlich. Genieße ich es total in vollen Zügen. Genießt du es in vollen Zügen? Ja. Und auf der anderen Seite kann man das auch gut verstehen, dass du, ja, dass du auch mal diesen Weg gehst. Was glaubst du denn, was er sagen, gut, er kann nichts sagen, aber was seine Meinung wäre, also die Meinung deines Ehemannes, wenn er das erfahren würde? Er wird mich von Allerfeinsten beschimpfen, auf seine Art und Weise. Und niemals akzeptieren, niemals. Ich frage es deshalb, weil es ja oftmals in solchen Fällen schwerst kranke Menschen gibt, die sagen, okay, mach du deinen Spaß, das gönne ich nein, dir. Nein, nein. So ist er nicht. Nein. Mhm. Was er aber auf der anderen Seite tut, wenn wir schon mal streiten, das macht ja jeder, wie gesagt, bei uns nur auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Durch Mimik dann? Oder? Genau. Mhm. Und durch die Buchstabentafel, dass er dann auch sagt, dann geh doch, ne? Das sagt er? Ja. Aber das meint er wahrscheinlich gar nicht richtig ernst, oder? Ja, wahrscheinlich nicht, weil er mich ja gut kennt. Denn das würde für ihn bedeuten, dass er in ein Pflegeheim muss. Ja. Es gibt sonst niemanden, keine Eltern oder so, die das übernehmen können. Doch, die unterstützen mich ja alle, aber... Er könnte nicht bei denen leben. Nein, niemand. Deswegen die niemals bewerkstelligen können. Hast du denn in diesen schweren Jahren auch mal daran gedacht, ihn wirklich zu verlassen? Nein, bis jetzt nicht. Liebst du ihn denn noch? Ja, ich zögere jetzt ein bisschen, aber ich denke mal, dann wäre ich nicht mehr hier, wenn ich das nicht tun würde. Ja. Wobei es könnte ja auch so eine ehrenwerte moralische Pflicht sein, dass du sagst, ich will einfach zu ihm halten und quasi wie ein Freund an seiner Seite stehen, aber nicht mehr wie eine Ehefrau. Das habe ich bis jetzt getan. Mhm. Du hast wie eine Ehefrau an seiner Seite gestanden? Ja. Mhm. 10 Jahre habe ich das jetzt getan. Wenn du dir das vorstellst, dass... Kleine Bitte, halt mal den Hörer still, weil das knistert zu sehr. Ja. Wenn du dir jetzt vorstellst, das wird jetzt die nächsten 10 Jahre so weitergehen, was für ein Gefühl hast du? Ich empfinde es schon als eine schwere Last inzwischen auch. Und habe schon Ängste, dass ich das irgendwann mal nicht mehr schaffe. Vom körperlichen her, vom psychischen her. Mhm. Du hast gerade gesagt, die Sexualität mit diesem Mann genießt du sehr. Ja, total. Aber das sind keine Gefühle im Spiel. Ich frage es nochmal, um es genau zu wissen, dass du dich in den verliebst. Nein. Und für den ist das auch okay, dass ihr so einen Modus habt, so eine Vereinbarung. Der will auch nicht mehr von dir. Nein. Mhm. Dir tut das für dein Leben gut, dass du ab und zu mal zu diesem Mann gehen kannst? Ja, seit ein paar Monaten, ja. Wie stark ist das Gewissen, das schlechte Gewissen? Ja, das belastet mich schon sehr. Mhm. Und ob ich es ihm sagen soll, ob ich es beenden soll oder ob ich es genießen soll einfach. Katharina, ich will dir meine ganz spontane Meinung sagen. Ich finde, du solltest es genießen. Ich finde, du hast es auch verdient. Du schadest deinem Mann nicht damit, wenn du dir diese Art des Genusses, vielleicht der Entspannung, des Schönen, wenn du dir das holst ab und zu. Und ich finde in dem Fall das auch nicht schlimm, wenn du das deinem kranken Mann nicht sagst. Mhm. Ich finde das moralisch vertretbar. Du bist eine junge Frau nochmal, du bist 38 Jahre alt, du pflegst einen schwerstkranken Mann seit 11 Jahren. Und wenn du jetzt so eine Konstellation gefunden hast, wo du dir etwas Schönes mal tust, finde ich, darf die Moral und das schlechte Gewissen dir das nicht kaputt machen. Und da dein Mann so ist, wie er ist, das muss man ja auch akzeptieren, würde ich ihm das auch nicht zumuten, würde ich ihm die Wahrheit nicht zumuten. Ja, weil ich bin der Meinung, wenn ich es ihm sagen würde, erstens würde er es niemals akzeptieren. Mhm. Und zweitens, er kann es ja nicht ändern. Er kann mir das ja nicht geben, genau. Dass er mich anfasst, dass er mich mal in den Arm nimmt. Das kann er mir nicht geben. Ja, das finde ich auch. Wenn er es wollen würde. Er kann es nicht ändern. Auch wenn ich ihm halt sagen würde, was mir momentan sehr fehlt, immer mehr fehlt, ich jetzt, vielleicht habe ich mich ja auch als Frau verändert. Mhm. Vor 10 Jahren hätte ich niemals, auch vor 5 Jahren, niemals den Gedanken noch nicht mal dran verloren. Mhm. Hast du schon mal mit jemandem darüber gesprochen? Nein. Das macht man ja auch nicht so gerne und man schämt sich da ja auch eher, das vielleicht auch Freunden zu sagen. Also Katharina, ich noch mal, oder ich will es noch mal so klar sagen, mein Respekt einmal vor deiner Haltung, dass du bei deinem Mann bleibst und dass du ihn so unterstützt. Das finde ich ganz toll. So viele Menschen, kranke Menschen werden verlassen von ihren Partnern. Ich finde, dass du kein schlechtes Gewissen haben musst. Ja. Ich kann dir gar nicht mehr sagen. Aber du wolltest ja auch meine persönliche Meinung hören. Ja. Dazu. Ich glaube, das ist auch nicht ein Fall für einen Psychologen. Oder möchtest du vielleicht auch noch mit meinem Psychologen ein paar Worte reden? Ja, vielleicht ein paar Worte nochmal. Sehr gerne. Dann biete ich dir das an und der Frank wird dich gleich zurückrufen. Ja. Du legst jetzt auf und der Frank ruft dich zurück. Wünsche dir alles Gute, viel Kraft und alles Gute für dein Leben und für deinen Mann auch natürlich. Ja, danke schön, das wünsche ich dir auch und danke fürs Zuhören. Ne? Gerne. Auf Wiederhören, Katharina. Ja. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Daniel Paulmann. Morgen sind wir, hoffe ich, pünktlich um 1 Uhr hier in Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Dann auch mit einer freien Themennacht. Und wie immer könnt ihr ab 0 Uhr anrufen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.